Efendim? Bitte Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jagir Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gern. Kurz zum Ablauf. Ich werde als erstes Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Daten stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Josef Schmidt. Mit TH. Mit Doppel-T. Okay. Können Sie Ihre Vorname stellen? Josef. Okay, Herr Schmidt. Wann sind Sie genau geboren und wie alt sind Sie? Ich bin am 3.3.1958 geboren und bin 54 Jahre alt. 50. 68. Entschuldigung, 3.3.1968 geboren und bin 54 Jahre alt. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß und bin 80 Kilogramm schwer. 80 Kilogramm. Ja, 80 Kilogramm, circa. 80, 8,0. Okay. Okay, ich habe gehört. Was führt Sie zu uns? Und zwar folgendes: Ich bin heute Morgen zum Einkaufen unterwegs gewesen am Vormittag und auf dem Weg bin ich ausgerutscht und gestürzt. Und seitdem tut mir mein rechtes Handgelenk weh. Rechten Handgelenk. Genau. Ich habe da starke Schmerzen. Bin dann direkt hierher gekommen. Sind Sie auf Ihre Hand ausgerutscht und Genau. aufgekommen? Ich bin auf meine Hand Innenfläche gefallen. Haben Sie auch Ihren Kopf gestoßen? Nein, es war nur mein Handgelenk und auf Okay. mein rechtes Knie bin ich auch drauf gefallen. Aber da habe ich keine Schmerzen. Könnten Sie nach der Rutschen, nach dem Rutsch laufen? Laufen? Ich höre Sie Oder zerhackt, können Ihre Verbindung ist nicht gut. Ja, ich ja konnte laufen, laufen. aufrichten. Ja, genau. Also ich bin ja hierher gekommen, danach Okay. anschließend. Haben Sie Ihren Bewusstseinverlust? Ich hatte keinen Bewusstseinsverlust gehabt. Ich kann mich an alles erinnern. Okay. Haben Sie an Ihren Hand oder Hüfte eine Wunde bemerkt? Ich habe eine Schürfwunde in meinem Handinnenfläche, eine leichte Schürfwunde. Hat nicht viel geblutet, war ist nur ein bisschen oberflächlich geschürft. Okay. Haben Sie an Ihrem Hand Taubheitgefühl bemerkt? Taubheit gefühlt? Nein. Nein. Fällt Ihnen noch etwas ein? Nein, ich habe nur starke Schmerzen im Handgelenk. Ich kann meine Hand nicht richtig bewegen. Okay. Könnten Sie diese Schmerzen noch ein bisschen aushalten, wie unser Anamnesegespräch? Wie bitte? Könnten Sie die Schmerzen aushalten, bis unser Gespräch? Ja, das ist Nur wenn ich halt bewege, tut es weh. Wenn ich nicht bewege, ruhig halte, dann geht's. Okay. Ist Schmerzen, wie Schmerzen auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichten, sehr, sehr starken Schmerzen entspricht. Wo einschätzen Sie die Schmerzen? Ja, ich würde sagen, wenn ich nicht bewege, habe ich so etwa 3. Und wenn ich bewege, habe ich etwa 8. Acht. Okay. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nein. Okay. Das ist ein lokaler Schmerz. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachschweiß? Habe ich nicht, nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ist gut. Normal. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nö, nicht wesentlich. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit dem Wasserlassen? Nein. Warum fragen Sie, Herr Doktor, ich habe Handgelenkschmerzen und Sie fragen mich, ob ich Stuhlgang oder Wasserlassen habe, Probleme habe mit dem Wasserlassen. Ich muss die Fragen stellen, um ein Uferservice zu erhalten. Ja, ich weiß, wir haben in Ihrer Hand, aber ich muss diese Fragen stellen. Okay. Haben Sie Schwierigkeiten, ein- oder durchzufahren? Wie bitte? Haben Sie Pro Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlagen? Nein, ich habe kein Problem mit dem Schlafen oder Durchschlafen. Ihre Verbindung, Okay. Telefonverbindung ist, glaube ich, nicht gut. Meine Kamera ausschalten, vielleicht das ist. Wie bitte? Darf ich meine Kamera ausschalten? Das hilft ein bisschen. Sie wollen ausschalten und dann nochmal einschalten, oder was? Mein Kamera. Sie haben schon Okay. gesagt, Internetverbindung vielleicht so besser. Ich hoffe. Okay. Ist Ihnen übel? Nein, Übelkeit besteht nicht. Haben Sie erbrochen? Ja, die Verbindung ist jetzt besser. Erbrochen? Nein. Okay. Zu Ihren Schmerzen. Ich habe eine Frage vergessen. Wie ist Ihr Schmerzcharakter oder können Sie Ihren Schmerzen genau beschreiben? Sind Sie Ja, eher dumm, stechend oder das ist brennend? so ein pochender Schmerz. Pulsierender Schmerz manchmal. Okay. Haben Sie an Ihrem Hand eine Fehlstellung oder komische Bewegung bemerkt? An der Hand nicht, aber an meinem Handgelenk ist es geschwollen. Okay. Jetzt zu Ihren Krankengeschichte. Gibt es in Ihren Krankengeschichte wichtige Erkrankungen? Wichtige Erkrankung, also ich nehme nur ein Medikament wegen Bluthochdruck. Seit wann leiden Sie an arterieller Hypertonie oder Bluthochdruck? Seit wann? So seit 15 Jahren ungefähr. 15 Jahren. Ungefähr. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme dagegen ACE-Hämmer. 10 Milligramm. Einmal am Tag. Das reicht. Damit komme ich gut aus. Okay. Sonst noch weitere Erkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, wurden Sie schon mal operiert? Ja, ich hatte eine Blinddarmoperation gehabt in meiner Jugend. Können Sie wieder wiederholen? Ich habe akustisch nicht verstanden. In meiner Jugend hatte ich eine Blinddarmoperation gehabt. Okay. Ist die Operation komplikationslos verlaufen? Während oder vor oder nach der Operation, sagen wir mal, hat man mir gesagt, hab, damals hatte ich Penicillin bekommen und da habe ich allergische Reaktion gehabt. Man hat mir gesagt, dass ich schlechte Luft bekommen habe. Seitdem darf ich kein Penicillin mehr bekommen. Okay. Haben Sie auch Hautausschlag oder so andere Beschwerden, nur Luftnot entsteht, oder? Ja, es entstand, ich kann mich nicht genau erinnern, aber nur Luftnot. Hautausschlag kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Nehmen Sie sonst weitere Medikamente ein? Sie haben schon gesagt, ein AC-Hema nehmen. Ja, nee, weitere nicht. Okay. Ich nehme ab und zu mal Haben eine Sie Allergie Ibuprofen außer manchmal. Penicillin? Manchmal, wenn ich mal Kopfschmerzen oder irgendwie Schmerzen habe, nehme ich mal Ibuprofen bei Bedarf, aber es ist nicht meine Regelmedikation. Was haben Sie gesagt? Penicillin, nur außer Penicillin kenne ich keine Allergien bei mir. Nein, ist nicht bekannt. Okay, haben Sie Unverträglichkeiten? Unverträglichkeiten? Nee, nicht, dass ich wüsste. Habe ich nicht. Rauchen Sie? Ich rauche ja. Seit wann und wie viel hätte? Würde sagen, seit über 20 Jahren. So 10 Zigaretten am Tag. Das ist stark beeinträchtigt, eine Knochenbruch. Ja. Bitte? Denken Sie, das Rauchen beeinträchtigt eine Heilung von Knochenbruch? Hm? Das ist ein bisschen schwierig. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Wie bitte? Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen? In meiner Familie welche Erkrankung, was ist denn für Sie wichtig? Ja. Zum Beispiel bei Ihrer Familie Arterienhypertonie oder Bluthochdruck. Blutzucker. Also mein Vater, der hat Bluthochdruckerkrankung auch und meine Mutter, die ist übergewichtig. Und nimmt Medikamente wegen Zucker. Okay. Haben Sie die Geschwister? Ich habe einen Bruder. Ist die gesund? Ja, ich weiß nicht, dass er erkrankt wäre. Der nimmt, glaube ich, keine Medikamente ein. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ja, ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Ist gesund? Ihren Sohn gesund? Ja, Gott sei Dank, der ist gesund, ja. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, wir wohnen zusammen. Was sind Sie beim Beruf? Ich bin Maler, Malermeister. Okay. Herr Schmidt, ich habe eine Frage auch nicht gestellt. Sind Sie geimpft gegen insbesondere Tetanus? Ja, ich bin vollständig geimpft. Auch über Okay. Tetanus und die üblichen Krankheiten, sei es auch Corona Okay. auch. Wann war letzte Auffrischung? Das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Gut. Herr Schmidt, ich habe meine ganzen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch etwas ein? Ja, Herr Doktor, wie geht es jetzt weiter? Sie haben jetzt sehr ausführlich jetzt, gefragt, aber ich habe immer noch Schmerzen Ja. am Handgelenk. Was ist denn da? Ist da was gebrochen oder ist da was anderes? Wie geht es jetzt weiter? Was Ja. wird mit mir geschehen? Ja, wie gesagt, Anamnesegespräch ist sehr wichtig. Ich musste bei meinem nächsten Gespräch viele Informationen sammeln. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Knochenbruch, aber das bleibt nur Verdacht. Ich brauche noch weitere Schritte. Ich muss sie körperlich untersuchen. Dann muss ich eine bildgebende Untersuchung, wie zum Beispiel Röntgenaufnahme, Ich würde veranlassen. sagen, Dann Entschuldigung, ja, sprechen wir stopp. bitte. Ich würde nicht, ich muss, ich würde sagen, ich würde gerne. Okay. Gerne, das hat nur Kurasana. Dann. Oder ich möchte gerne Sie erst gerne eine körperliche Untersuchung machen, dann möchte ich darüber. Muss. Okay. Okay, nochmal bitte. Ich Wie würde geht's Sie denn weiter, Herr Doktor? jetzt körperlich untersuchen, dann würde ich manche bildgebende Untersuchungen veranlassen, wie zum Beispiel Röntgenaufnahme in Ihrem Arm. Werde ich Sie rechtzeitig über die weiteren Schritte informieren. Falls wir andere Untersuchungen brauchen, gebe ich Ihnen Bescheid. Okay, danke schön, Herr Doktor. Okay. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich würde Sie körperlich untersuchen jetzt. Gerne. Danke. Danke. Bir daha deneyim ben kamerayı açarak. İnşallah bozulmaz. Grupta sorusu olan var mı? Hatta in der Gruppe jemand fragen. Bizim kasaplar için falls also in nasıl söyleyeyim? Gerçekte şöyle yapılıyor. Röntgen çekildikten sonra eğer ameliyatlık bir durum varsa ameliyata hazırlanır. Ameliyata hazırlanması için labor gerektiriyor. Bu da realite olacağını düşünüyorum. FSP imtihanını bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Orada klasik bütün muayene, karnınız, toraks adam düşmediyse, şikayeti yoksa bakmaya da gerek yok. Zaten anamnezde soruyorsunuz onu. Varsa anamnezde bir problem, tabii bakabilirsiniz onu da. Untersuchun edebilirsiniz, yeni diagnozlar çıkarabilirsiniz. Ama mesela diyelim kırıldı. Fraktur ist dislokiert. Dislokasyon varsa kırıklıkta herhangi bir yerde. Ameliyatı tavsiye ediyorsunuz, empfehlen ediyorsunuz. Ameliyata girerken de bizim kasaplar için önemli olan nedir? Kleines Blutbild. Yaşa göre geçe de. Ama standart denilebilir. Kleines Blutbild. CRP, Elüte, Krea, Bir de gelirimiz fiyatı. Amret edeceğiniz için bilmeniz gereken bazı şeyler. Kan Ve grubu. efendim? Kan grubu. Kan grubu gerek var. Hand clean fraktürde büyük bir kanama olmaz. Mesela diyelim Tamam. kalça kırıklığında, bekin fraktürde öyle şeylerde tabii ki kan grubu da kreatin ettiriyorsunuz. Yani kan grubu belirtiyorsunuz. Ama bilek, ayak yani diz tali, diz tali ekstremitelerdeki kırıklıklarda o kadar büyük bir kan kaybı olmuyor genelde. Anladım. Tamam. Çok teşekkürler. Ama felsefe grubunda tabii nasıl sorarlar önemli mi? Yani Bilmiyorum, daha ben çok şahsen realist olarak şey diyorum. Yani diyelim kan almamız lazım diyor arkadaşlar mesela grupta da. İşte ilk önce köpeleşe otozum yapılacak. Ondan sonra kan alacağız. Ondan sonra yani ayağını burktursa veyahut da dizinde ağrı varsa kan alınmaz. Ama ameliyat durumu gerekirse kan da alma ihtimalimiz olur diye belirtilebilir. şekilde bağlayabiliriz o zaman. Efendim? Yani daha çok konuşmamız gerekirse hani boş kalırsa o şekilde bağlayabiliriz işte ameliyat. Bağlıyoruz, evet. Tamam. Baytar Zuhun'un ödeyiş, yeni hafta bir fund, Venezuela operasyon, vorbereitung kommen würde, ab einem bestimmten Alter würde man eine Lungenaufnahme machen für die Anästhesie, Vorbereitung, Laboraufnahme machen, damit man die Entzündungswerte vorher und nachher bestimmen kann und verfolgen kann. Und Gerinnungsparameter würden wir machen, damit man, wenn man operiert, nicht Überraschungen erlebt. Für Gerinnungsstörung hat oder so. Ansonsten o kadar da önemli değil yani. Mesela bizim realite olarak da Entlassungsbrief hastanelerde dahiliyeci, nörologlar vesaire baktığınız sıra böyle detaylı her şeyini labor şuydu, EKG yaptık buydu, ne bileyim de hüfunları yazılır. Bizim ortopedi travmatoloji mektuplara bakarsanız hepsini yapsak da hiçbir mektupta geçmez. Sadece biz geldik, diyor, hasta geldi, röntgen çektik, kırıklığı, ameliyat, şu gün ameliyat ettik. Ameliyattan sonraki şeyler hepsi problemsizdi. Şu gün işte taburcu ettik. Tavsiyemiz röntgen kontrolü, Fadenentfernung in 12-14 Tagen und kran gimnastik duruma göre şey tavsiye eder. O kadardır yani. Bizim mektuplar bu açıdan rahattır yani. Bürokrasi aslında iyi bir şey. Çok teşekkürler abi, sağ ol. Okey. Erste devam edelim mi abi? Okey. Soru yoksa können wir weitermachen. Gerne. Okay, Herr Oberst, ich möchte heute Ihnen einen 54-jährigen Patienten, Herr Josef Schmidt, vorstellen. Ja. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit heute Morgen bestehender, pochende, nicht ausstrahlende Handgelenk in den rechten Hand, Gelenkschmerzen infolge einer Unfall vor, die Schmerzen Was für ein Unfall war das? Also wie ist der Unfall vorgegangen gewesen? beim Einkaufen weg ist der Patient Auf dem Weg zum ausgerutscht Einkaufen. auf dem Weg zum Einkaufen. Ist der Patient ausgerutscht und ist auf den rechten Hand hingefallen. Anschließend sei die Schmerzen ausgelöst. Außerdem sei bei dem Patienten an den Innenfläche, an den Handinnenfläche Schnürfungen Ja, Schürfwunde. oder Abrasion. Aufgefallen. Okay. Der Patient bewertete Parantez içinde Arsatz Gespräch'te de Schürfwunde diyoruz yani. Ben şimdi hiç bir abrazyon demedim yani. Hayatımda. Okay. Yani parantez Tamam. içinde diyorum. Okay. Der Patient bewertete Intensität der Schmerzen mit 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Beim Bewegung verschlechtert sich die Schmerzen. Und klagte der Patient über Schwellung an den rechten Handgelenk. Okay, er klagt zusätzlich Schwellung im rechten Handgelenk, okay? Ja. Die Frage nach Ausstrahlung der Schmerzen wurde verneint. Tetanusimpfung sei vor 2 Jahren aufgefrischt worden. Ja, genau. Die vegetative Anamnese sei unauffällig. Der Patient leide Hat er Probleme, die Finger zu bewegen? Hat er motorische Störung? Ich habe motorische Störung. Oder Taubheitsgefühle in der Hand oder in den Fingern? Also. Ja, der Patient leidet keine Taubheitsgefühl oder Parästhesien, aber eigentlich habe nicht motorische Störungen gefragt, aber vermutlich wegen Fraktur kann der Patient nicht mehr bewegen. Ja, oder eingeschränkt bewegen. Er kann bestimmt sagen, hallo, oder so ein bisschen bewegen kann er bestimmt schon. Okay. Ja. Gut. Der Patient leidet seit 15 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen nehme er ACE-Hämmer 10 Milligramm einmal pro Tag ein. Bei dem Patienten sei in Jugend eine Appendektomie erfolgt worden. Durchgeführt worden. Ja. Die Operation sei komplikationslos verlaufen. Außer ACE-Hämmer nehme der Patient bei Bedarf Ibuprofen ein. Der Patient habe Allergie gegen Penicillin, die sich durch Dyspnoe äußere. Der Patient rauche seit über 20 Jahren 10 Zigaretten pro Tag. Okay. Die Frage nach Alkohol- und Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnestisch seien arterielle Hypertonie beim Vater und Übergewichtigkeit oder Adipositas und Diabetes mellitus, wahrscheinlich Typ 2, bei der Mutter. Okay. Der Patient habe einen Bruder, der ist gesund sei. Ja, er sei gesund. Sozialanamnestisch, er sei gesund, ja. Sozialanamnestisch, der Patient sei verheiratet, habe kein Kinder, ich habe einen Sohn, der gesund sei und lebe mit Familie. Er arbeite als Malermeister. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Handgelenkfraktur. Insbesondere Radiusfraktur entsteht am meisten. Okay. Differentialdiagnostisch kommen andere Handwurzelknochenfrakturen in Betracht. Okay. Zur weiteren Abklärung würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Als erstes würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Ich inspiziere die Hände, ob es Schwellungen gibt, wie die Ablasyon oder Schnürfungen ist, ob es eine Fehlstellung oder ja, gibt. Ich taste die Pulse und peripheren arterielle Versorgung überprüfen. Okay. Oder Sie erheben den Durchblutungsstatus der Hand, kann man auch sagen. Okay. Und ich würde auch überprüfen, ob es eine Taubheitgefühl oder Parästhesien und motorischen Defiziten gibt. Okay. Dann zur Bestätigung der Verdachtdiagnose sollte ich Röntgenaufnahme in zwei Ebenen an den Handgelenk eingeleitet werden. Ja, würde ich einleiten oder durchführen lassen oder so, oder irgendwie sowas. Okay. Sehr gut. Ja, okay. Bei Bestätigung der Verdachtdiagnose soll ich Schonung, Kühlung, Stabilisierung und Hochlagerung empfehlen oder durchführen? Es hängt davon ab, also die Therapieempfehlung ist immer zwei Sachen. Die eine Sache ist die konservative Therapie und die andere Sache ist die operative Therapie. Je nach Fraktur oder beziehungsweise Frakturdislokation oder würde man entweder ein konservatives Vorgehen empfehlen. Das würde heißen, man würde eine dorsale Unterarm-Gipsschiene anlegen und kühlen, schon hochlagern und Analgesietherapie durchführen, insbesondere mit NSAR, entzündungshemmend, wenn es möglich ist. Dann das zweite wäre die operative Verfahren. Da würde man den Patienten vorbereiten. Das heißt, dann würde man eine operative Aufklärung durchführen, die Risiken aufklären bezüglich der Chirurgie. Und dann würde man noch bitten, dass der Anästhesist vorbeikommt, dass er auch eine Aufklärung durchführt, was für Risiken dort gibt. In der Regel würde man noch, wenn man ein operatives Vorgehen empfiehlt und sie auch zustimmt, würde man noch weitere Untersuchungen machen zur Vorbereitung, wie EKG-Aufnahme, so Anästhesie- und Laboraufnahmen, Laborabnahme, Laborbestimmung und würde dann den Termin, also die OP-Prozedere Termin geben, ob man an den Tag operiert oder wenn es sehr stark geschwollen ist, ruhig stellt und nach abschwellenden Maßnahmen sozusagen die Operation nach einigen Tagen durchführt. Das hängt davon ab, ob eine sehr starke Schwellung da ist. Das war's. Wichtig ist, bei der ersten Therapieempfehlung ist wichtig, nicht nur, dass man eine Unterarmgipsschiene macht, sondern da führt man auch Röntgenverlaufskontrollen durch, engmaschig, sagt man, nach einer Woche, nach zwei Wochen und nach vier Wochen. Okay, Doc. Ansonsten, was für eine Fraktur würden Sie erfahren im Handgelenks bei Handgelenksfrakturen? Meine Erfahrung, fragen Sie. Was würden Sie sagen? Sie sagen, wie ist der Patient gefallen? Der ist auf die Hand gefallen? Ja, richtig. Und hat Patient Innenfläche, hat er eine Schürfwunde? Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Frakturen, Handgelenksfrakturen. Ja. Ja, die Patientin sei oder ist auf Innenfläche hingefallen. Das heißt, in diesem Fall kann Kollisfraktur entstehen. So, genau, richtig. Wenn der Patient Handrücken würde, hingefallen ist, Genau, richtig. Ich habe mir für euch auch als Eselsbrücke immer gemerkt, bei Handgelenksfraktur ist eine Dorsalextension und dadurch entsteht ein C, also ein Kollisfraktur. Also ja. Extensionsfrakturen sind Kollisfrakturen, C. Das ist eine Eselsbrücke, kann man sich gut merken. Was ist Smith und was ist Collis? Ja. Okay. Ich habe das eben gerade erwähnt, oder frage ich jetzt gerade nochmal. Wie würde man eine Collis-Fraktur sonst beschreiben? Eine andere Name, meine Sie? Ja, nicht eine Medizin, also nicht ein Erfindername oder Name, sondern vorhin habe ich das erwähnt. Das ist eine Extensionsfraktur, ja. Das, genau, würde man sagen. Oder Dorsiflexionsfraktur. Ja, also man sagt Extensionsfraktur. Distale, ja. Zum Beispiel eine distale Radius-Extensionsfraktur. Wenn man noch genauer sagt, eine distale Radius-Extensionsfraktur mit Gelenkbeteiligung oder ohne der Gelenkbeteiligung? Gelenkbeteiligung. Oh. Und dann noch genauer würde man sagen, eine dislozierte distale Radius-Extensionsfraktur mit Gelenkbeteiligung oder eine nicht dislozierte distale Radius-Extensionsfraktur ohne Gelenkbeteiligung. Das würde heißen, konservative Maßnahme. Ja. Das müsst ihr jetzt nicht wissen. Wenn im Gelenk eine Fraktur ist, muss man nicht immer operieren. Wenn die Gelenkfläche etwa 2 mm, das ist jetzt nicht das Fachwissen, eine Dislokation von mehr als 2 mm ist, eine Stufe ist, dann empfiehlt man schon eine Operation, weil es zu einer frühzeitigen Arthrose entstehen kann im späteren Verlauf des Lebens. Wenn es so eine instabile Fraktur gibt. Genau, so war instabil auch. Genau. Dann würde man auch operieren. Wie zum Beispiel Styloidfrakturen, Stammfrakturen. Ist, was ist das zweite nochmal? Stammfraktur. Vielleicht habe ich falsch gesagt, auf Deutsch aber. Stammfraktur der Kernekassidismus. Çökme Frakturlarını, Stammfraktur denen mal. Yanlış mı hatırlıyorum? Stammfraktur mu? Okay. Impressionsfraktur galiba. Galiba diyorsunuz. Okay. Impression oluyor. Bilmiyorum. Neyse de. Dislozierte Frakturen oder Gelenkbeteiligung mit Stufenbildung würde man, oder instabile Frakturen sagt man auch, oder Mehrfragmentfrakturen sagt man auch, würde man meistens operieren, mittels einer Platte und Schrauben. Ja. Okay. Alles klar. Also von meiner Seite alles klar.